Vor 6 Jahren haben wir zuerst mal angefangen in der Werlerstraße. Eine ganz alte Kneipe gemietet mit so Erker und kleinen Glasscheibchen und tollem Ambiente eigentlich. Und mit einer Kollegin haben wir beschlossen, einfach mal ein Atelier aufzumachen, das mit Kursen zu finanzieren. Ja, es sind mehr Kurse geworden, es sind mehr Schüler geworden. Wir sind irgendwann mal aus den Räumen rausgewachsen. Und dann halt, Kollegin hatte andere Pläne für ihr Leben. Ich bin dann halt mit dem Achtung quasi hierhin umgezogen, vorher auf der großen Suche nach verschiedenen Räumen gewesen. Wo kann man ja zu Künstlerpreisen, zu recht geringen Mietpreisen ein möglichst großes, zentral gelegenes Atelier mieten? Dann kam ich hier aufs Lutherviertel zu, tatsächlich der Werner Räumke hatte uns hier mal an die Vermieter, damaligen Besitzer vermittelt, stand leer, war ein Leerstand jahrelang. Wie kam ich hier rein? Es sah grauenvoll aus, also alles, hier gab es tatsächlich noch asphaltierte Bodenflächen, Möbel, alte Bestände von der Druckerei, das sah wirklich so aus, als hätten die Leute das so, die Kaffeetasse noch stehen lassen und sind dann halt einfach ausgezogen. Oben gab es auch ein Fotolabor, da, so Chemikalien und Zeugs mussten wir ganz, ganz viel weg. Genau, also so 12 riesige Anhänger, Müll weggeschaffen, alles angestrichen, alles renoviert, säckeweise hier die Wände, die Löcher in den Wänden gestopft. Ja, hier war noch eine Zwischendecke im Theater, die war abgehangen. Das war ganz grauenvoll, da waren so ganz kleine Leisten, die musste man wegmachen. Ja, und dann nach halt 3 Monaten intensivster Arbeit ging es dann halt hier weiter los mit einer damals eine tolle Eröffnung mit tatsächlich 700 Besuchern. Oberbürgermeister und allen Leuten auf allen Fluren konnte man kaum durchgehen. Wir hatten hier zwar noch nicht so viel drinstehen, war vielleicht sogar besser, die Leute mehr Platz. Ja, und seitdem, einmal halbjährlich gibt es immer eine Schülerausstellung. Mehrmals im Halbjahr gibt es noch Sonderausstellungen, wie jetzt halt zu offenen Ateliers der Stadt Ramm, die haben Melanie Kalb und Ranmir Gessler ausgestellt. Alle 2-3 Monate findet hier eine Ausstellung statt. Halt große Ausstellung von Schülern, ist klar, werden immer ganz gut besucht. Immer auch mit musikalischer Begleitung hier aus Ramm. Das ist mir auch wichtig, dass verschiedene Bands hier oder Musiker, nicht nur Bands, sondern auch einzelne Musiker aus Ramm, auch eine Fläche haben, wo sie ihre Musik dem hiesigen Publikum auch vorstellen können. Deswegen auch zum Beispiel bei Lafette, die Hammer Soundbühne, mit nur wirklich Hammer Bands, die hervorragende Musik auch spielen, die auch tatsächlich überregional bekannt sind. In Hamm kennt sie kaum einer. Also wir bieten hier auch, also mir liegt es halt am Herzen, das hier den Leuten auch anzubieten, die Möglichkeit. Also hier ist wirklich das Zentrum deines Lebens.